Ja, yeah. Ey! Ey, ey! Ey! Ey! Bitches, sie gucken, ey! Ich hab mir die Glock im Wagen! Bitches, sie schlucken, ey! Ich geb mir den Kopf im Wagen! Ich schon mit Haus, ich schon mit Playern, ich bin so dope, ich bin so laser! Bitches tätowieren sich meinen Namen auf die Lippen, wenn ich im Moshpit abgehe, brech ich alle meine Rippen! Keine Zeit, die Bitch zu ficken, ich will gerade einfach stunten, doch ich bin wie eine Fliege, ho, kann bei den Bitches landen, Schieß mit der Gun der Musi, gib mir die Kicks wie Bruce Lee, fass in der Bitch an den Booty, ihr seid nur Runde wie Scooby! Schieß mit der Gun der Musi, gib mir die Kicks wie Bruce Lee, fass in der Bitch an den Booty, ihr seid nur Runde wie Scooby! Ich komm auf die Bühne und werd direkt dann bejubelt, denn ich komme ohne Skrupel, aber dafür mit paar Huren, yeah, Bitch, ich shoote in die Luft, du bist in dem Club, du bist in dem Puff, besuch deine Mutter, yeah, ey, guck, ich bin ein